1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute, wie immer dienstags. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, egal über was, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Hanna und ist 78. Hallo Hanna. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Prima. Hanna, was ist denn dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, ich bin nach 20 Jahren das erste Mal wieder glücklich. Ach, nach 20 Jahren das erste Mal wieder glücklich? Ja. Warum? Was ist passiert? Ja, mein Mann war vor 3 Jahren gestorben. Ja. Und wie der Gottes will, ist mein Jugendfreund von früher aufgetreten. Guck. Jugendfreund, wie alt wart ihr, als ihr euch damals gekannt habt? Oh je, wir waren Kinder. Ach, so lange ist es her? Ja, wir hatten uns 40 Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Und vorher haben wir schon zusammen uns. Ja, aber wie gesagt, er kam nach dem Tode meines Mannes hier auf, weil mein Sohn ihn angerufen hatte, dass mein Mann gestorben ist. Mhm. Und da stand er hier bei mir vor der Tür. Da hast du dich gefreut. Ja, kann ich dir sagen. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Ja. Aber als er dann reinkam und ich habe die Stimme gehört, da wusste ich wieder, wo ich war. Ne? Aha. Und die Liebe war so groß, die habe ich noch nie so erlebt. Ach, das heißt, ihr seid jetzt ein Paar und du hast dich wieder in den Jugendfreund verliebt. Ja, jung ist der nicht, der ist 72. Nee, ich meine in den Jugendfreund verliebt. Ja, in den Jugendfreund. Ja, genau, so meinte ich das. Ja, genau. Ja, wir waren früher verliebt und die Liebe ist genug größer wie früher. Sag mal, die ist echt. Noch eine zur Erklärung, eine Frage. Wart ihr denn vor vielen, vielen, vielen Jahrzehnten damals ein bisschen zusammen oder war das ja, nur so Spermerei? Ja, er war 70. Da kam er schon mit 18, mit 19, mit 20. Also wir haben zusammen verkehrt bis zum 1968. Ah, verstehe. Und dann haben wir uns nicht mehr 40 Jahre gesehen. Und jetzt bist du wieder in ihn verliebt. Dann hat er mich angerufen vor 15 Jahren, weil er krank war. Ja. Ich habe nicht zurückgerufen. Und es sind wieder 15 Jahre vergangen und dann stand er vor der Tür. Und er ist immer noch ein schmucker Kerl? Ja, also ich bin so verliebt noch nie gewesen. Ich bereue, dass ich ihn damals nicht geheiratet habe. Das finde ich ja fantastisch, wenn du sagst mit 78 Jahren, ich bin so verliebt wie noch nie. Seit 2,5 Jahren sind wir jetzt, also wir wohnen nicht zusammen, wir treffen uns nur. Ne? Ist er denn auch Single, so wie du? Nein. Nein? Das heißt, er hat eine Frau, er ist verheiratet? Ja, der ist eine kranke Frau. Ach so. Also, und die weiß nichts von eurer Beziehung? Nein. Ich sehe ihn im Monat einmal, manchmal zweimal und dreimal, je nachdem. Ach so. Wir wohnen ja 60 Kilometer getrennt. Ja, einmal im Monat ist dann ja auch nicht so viel. Aber es reicht. Mir reicht es. Also, wir kommen ganz gut klar. Du willst wissen, Sex. Jawohl, wir haben richtig Sex. Ich habe für ja Orgasmus. Hanna, ich bin ja ganz platt. Ich wollte es jetzt gar nicht so direkt fragen. Ihr habt auch guten Sex, neue beiden. Ja. Also, ich bin nicht wie 78, wie du, ich bin wie 60 und wie gesagt, ich sehe noch gut aus. Ich merke schon an der Stimme, dass du. Wie lange hattest du keinen guten Sex mehr? 20 Jahre gar keinen. Gar keinen? Gar keinen. Gar keinen Sex. Mein Mann war vor 20 Jahren impotent, der hatte Prostatakrebs, das hat sich 10 Jahre hingezogen. Ja. Und wie gesagt, und so einen schönen Sex hatte ich mit meinem Mann noch nie. Du hast gerade das Stichwort Orgasmus gebraucht. Beide habt ihr schönen und guten... Ja. Das muss doch ein ganz tolles Erlebnis jetzt für dich sein. Ja. Eine ganz tolle Lebensphase. Ja, ist es auch. Ich habe gesagt, also ohne den hätte ich vielleicht gar nicht mehr das Leben so schön gefunden. Ne? Verstehe, verstehe. Wenn man so lange keinen Sex hat, ja, hatte, wie du es gerade beschrieben hast, und dann den Jugendfreund wieder trifft, ist man da eher so ein bisschen gehemmt? Nein, wir haben gar nicht uns geschämt, weil wir uns ja von früher schon kannten. Und wir haben uns auch nicht geschämt gegenseitig, weil wir uns nicht fremd waren. Ne? Ja. Ist das, jetzt reden wir so offen, dann können wir auch noch weiter offen reden. Mit dir kann man das ja, merke ich schon gerade. Ja. Ist das so ganz klassischer Geschlechtsverkehr oder macht ihr auch... Ein richtigen Geschlechtsverkehr. Und auch Oralverkehr, gibt's das auch? Ja. Das gibt's auch? Ja, das gibt's auch. Das ist ja super. Ja, das ist ja wirklich super. Wenn du das jetzt vergleichst, du bist eine erfahrene Frau, 78 Jahre alt, finde ich immer interessant, das dann zu erfahren und zu hören, davon erzählt zu bekommen. Wenn du den Sex vergleichst, so früher als junge Frau und... Ich war nicht so. Ich habe noch nie so Orgasmus gehabt wie jetzt. Das ist ja Wahnsinn. Mit meinem Mann kann ich mich gar nicht erinnern. Mein Mann war zurückhaltend. Mhm. Also wie gesagt, ich bin Steinbock, der war Fisch. Mhm. Und ich war Vulkan, aber ich musste immer die Initiative bei ihm ergreifen, wenn man mal so sah. Aber also lebst du quasi jetzt vieles nach, was du früher... Ja, ich lebe jetzt richtig wie, also das glaubt man nicht. Ich war noch nie so verliebt und so verrückt nach dem. Aber er nach mir auch, sonst käme man ja nicht. Ne? Klingst ja wie ein junges Mädchen. Ja, also wirklich. Ich habe so noch nie geliebt. Und ich sage dir, wenn einer sagt, im Alter ist das tot, das ist nicht wahr. Bei jedem ist das nicht so. Mein Arzt hat gesagt, also ich habe einen Test machen lassen über Gesundheitstest, weil ich nie am Arzt sonst gehe. Da sagt er, für mein Alter hätte er noch nie einer gehabt, die so gute Werte hat. Ich habe überhaupt keinen Mangel. Ist ja wo drin. Das hört man ja gerne. Ja, das ist also ja super. Ich gehe auch nicht so. Ich war noch nie so im Krankenhaus und fühle mich sehr gesund. Ich brauche keine Brille. Ich kann noch lesen ohne Brille. Und nimmt er vielleicht so ein bisschen ein Hilfsmittel, damit er eine gute Erektion bekommt? Das darf er nicht, er nimmt... Herzmittel. Ja, Herz und Zucker. Stimmt, da darf man nicht diese Potenzpillen nehmen. Aber meine Organisation reicht. Das braucht er nicht. Er steht noch gut sein Mann. Er steht sein Mann, ja. Sag mal, Hanna, nun liegt ja auf der ganzen Sache so ein kleiner Schatten, nämlich dass es da noch eine Frau gibt. Ist das ein großes Problem für dich? Ja, eigentlich nicht, weil er ja sagt, also er nimmt der Frau ja nicht weg, die weist ihn ab, seit 10 Jahren. Die weist ihn ab? Die weist ihn in allem ab. Ne? Mhm. Und er ist ein liebebedürftiger Mensch, er ist Löwe. Ja. Und also ist sehr sexbedingt, ne? Gestellt. Schmusen und so, das ist seine... Ja, und das kriegt er alles nicht bei seiner Frau? Nein, das kriegt er schon 10 Jahre nicht, ne? Und die Frau, hast du vorhin gesagt, die ist sehr krank? Ja. Also die kann nicht alleine bleiben. Er kann die nicht alle verlassen oder was. Und das verlangst du auch gar nicht von ihm? Nein. Das haben wir von vornherein abgemacht, ne? Also wir wollen es so lassen, wie es ist. Mhm. Solange es geht und solange er kommen kann, ist das alles okay. Also bist du mit dir im Reinen? Und, und er ist mit sich auch im Reinen. Ja, sicher. Ich nehme ihr nichts weg und absolut. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Aber dennoch, wenn man so verliebt ist, dann denkt man ja die verrücktesten Sachen. Gibt es so einen ganz geheimen Wunsch, vielleicht irgendwann doch nochmal mit ihm ganz zusammenzukommen? Also, ja. Das schon? Ja. Ja. Wenn sie die Welt früher verlässt, wie er ist ja, hat nur noch eine Niere. Ja. Und ich habe ihm gesagt, also ich bin kerngesund, ich werde ihm auch noch eine Niere geben, wenn er die in Anschau hat, schon über 10 Jahre, eine Niere weg, nur eine, ne? Ja. Und die würde ich ihm ja auch abtreten, das habe ich ihm auch gesagt, ne? Ist ja alles ganz, ganz, ganz hervorragend und ganz beeindruckend, Hanna. Ja. Also ist der, lass mich nochmal was zum Sex fragen. Ist der Sex, wenn man im Alter diesen Sex so intensiv erlebt? Ist schön, ja. Ist der... Schöner wie jung. Also als junges Mädchen habe ich das gar nicht so empfunden. Denn guck mal, ich bin 58 Jahre verheiratet. Und ich muss sagen, in die 58 Jahre war 20 Jahre ja nichts mehr. Ja, ja, ja. Und ich habe den... Genießt man ihn mehr? Ja, Also ja, man genießt den Sex richtig. Also so originell wie jetzt habe ich das noch nie erfahren. Das sagt mein Sohn ja auch. Der ist 60. Ach so, und der stimmt dem zu. Der kennt den ja von Kind an schon. Du sagst du, so originell habe ich den noch nicht erfahren. Was ist denn das Originelle an eurem Sex? Ja, also wir brauchen uns nur berühren. Und schon geht anfassen, die Post ab. Und sind wir schon hin und weg. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der Sex auch langsamer abläuft und somit intensiver ist. Ja, ja. Genau. Mhm. Also wir brauchen fürs Vorspiel und das ist das Schöne daran. Ne? Und wenn der Orgasmus kommt, ja, dann nach einer Viertelstunde versuchen wir es nochmal. Ne? Sensationell, sensationell. Ja. Also ich habe öfter Orgasmus wie er, ne? Ist klar. Hast du denn in der Zeit, als du mit deinem Mann keinen Sex hattest, hast du denn mit dir selbst Sex gehabt? Nein, auch nicht. Das hat er auch gefragt. Er sagt, machst du das selber? Ich sage, keiner, ich habe nicht dran gedacht. Ich habe das abgeschaltet. Mein Mann war ja ein bisschen zum Schluss pflegebedürftig. Stand dir der Sinn gar nicht danach? Da war mir der Sinn nicht mehr danach. Verstehe. Und ich habe auch nicht geglaubt, dass wie der mit mir angefangen hat. Ich habe gesagt, ich weiß ja, ob ich das noch kann. Aber ich noch Gefühle habe. Finde ich dann ganz toll. Da werde ich gleich puppen. Der geht aber ran, der Bursche. Ja, ja. Mann. Sag mal, wie kommt das? Du bist aus einer Generation, wo man ja manchmal noch eher ein bisschen... Gar nicht darüber spricht. Genau, ganz genau. Wie kommt das, dass du so fallen offen bist? Ja, wir haben das auch immer versteckt. Ich war immer ein bisschen offener über den Sex, weil meine Kinder, ich bin der Einzige, der so lange verheiratet war. Keiner von uns ist so lange verheiratet. Ja. Meine Kinder sind schon zweimal geschieden, der gestorben ist, der zweite Ehe und hier der hat die zweite Ehe Weihnachten beendet. Ja. Er hat sich, Russin hat den verführt und da... Aber du bist eine Rheinländerin, ne? So ich so eine Sprache. Ja. Die sind ja schon ein bisschen locker drauf. Ich bin Rheinländer auch nicht direkt, ich komme vom Nürnbergring. Ah, naja gut, das ist nicht so weit weg vom Rhein. Ja, aber nur geboren, mein Vater war von da. Verstehe. Liebe Hanna... Ja. Die war schon auch öfter geschieden, die ist schon dreimal geschieden gewesen. Verstehe. Also ich war die Einzige, die so eine lange Ehe geführt hat. Also ich würde mal sagen, ich sag's jetzt mal einfach so, ich glaube, das kann ich sagen, im Namen aller Zuschauer und Zuhörer. Ja. Wir gratulieren dir ganz, ganz herzlich zu deinem tollen Glück und zu dem, was du da noch genießen kannst jetzt. Will ich hoffen, dass ich das noch lang genießen das kann. Das wollen wir alle hoffen und drücken dir die Daumen, dass du noch viel schönen Sex hast mit deinem Freund und gute Zeit mit deinem Freund eben auch verlebst. Denn ich habe das ja so verstanden, dass ihr euch auch so gut versteht, ne? Dass es nicht nur um Sex geht. Ja, wir verstehen uns sehr gut. Ja. Wir können uns alles unterhalten und über alles erzählen. Super, super. Liebe Hanna, dann grüß sie mal herzlich von mir. Vielleicht kennt er mich. Der guckt immer diese Sendung. Ich weiß nicht, ob er die heute Abend guckt. Dann fällt er vom Stuhl, wenn der jetzt zufällig vom Fernseher sitzt. Ich sag gar nichts. Ich will nur hören, ob der sagt, was fällt dir ein? Hanna, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du angerufen hast. Ja. Toi, toi, toi. Damit du weißt, auch ältere Menschen lieben noch richtig. Das ist sehr gut. Das ist prima. Das höre ich ja hier auch immer wieder mal. Aber das mit so einer Euphorie habe ich lange nicht gehört. So, also ich bin wirklich weg. Viel, viel Glück euch weiterhin und alles Gute. Ja, danke für dein... Sehr gerne, Hanna. Tschüss. Ja, du bist in Ordnung. Dankeschön. Dankeschön. Ja, tschüss. Ich höre immer dir zu nachts. Das freut mich. Dann zwinker ich dir ab und zu mal zu demnächst. Ja, das mach mal. Ja, danke dir. Tschüss, Hanna. Tschüss. So, das war unsere Hanna. Jetzt machen wir altersmäßig einen rapiden Sturz nach unten. Von 78 auf 18. Hallo Sven. Hi. Hi. Um was geht's bei dir, Sven? Ja, ich werde von meiner Freundin geschlagen und ins Gesicht und naja. Wie? Da weiß ich im Moment nicht mehr weiter. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Jetzt 2 Monate. Hm. Erst 2 Monate? Ja. Und wie alt ist die Freundin? 16. Und warum schlägt die dich? Ja, keine Ahnung, das weiß ich ja nicht. Ja, in welcher Situation macht ihr das denn? Ja, sobald ich was Falsches sage. Was ist denn falsch zum Beispiel für sie? Ja, zum Beispiel, wenn ich sage, sie hat was Falsches gemacht, quatsche ich mir direkt eine, weil sie immer recht haben möchte. Achso, wenn du mal eine kleine Kritik äußerst, wegen irgendeiner Angelegenheit, kriegst du eine gescheuert gleich. Genau. Und im Moment weiß ich nicht weiter. Und wie oft? Ich liebe sie über alles und ja, ich habe jetzt auch keine Lust, Schluss zu machen, weil sie ist eigentlich meine große Liebe. Moment. Und auch Kollegen sagen auch andauernd, ich soll Schluss machen, weil ich habe es nicht verdient, dass sie mich schlägt und so. Wie oft kommt das vor? Also wenn ich da bin, 3-4 Mal. Jedes Mal? Ja. Also jedes Mal, wenn ihr zusammen seid, egal wo ihr zusammen seid, macht ihr das? Ja. Ja, ich sag das jetzt so gerade, egal wo ihr seid, auch in der Öffentlichkeit? In der Öffentlichkeit eher nicht so, aber sobald wir zu Hause sind, naja. Hat sie dir denn auch schon mal eine gescheuert vor anderen Leuten? Nein, das noch nicht. Das noch nicht, aber immer wenn, entweder bei dir oder bei ihr, wenn ihr in einem Zimmer seid und ihr passt irgendwas nicht. Ja. Sobald ich irgendwas Falsches sage, kriege ich direkt eine. Wie reagierst du denn dann da drauf? Das ist ja eine hohe Provokation und eine Demütigung. Gar nicht drauf, weil ich will sie nicht verlieren. Also die schlägt dir richtig auf die Backe ins Gesicht? Ja. Einmal? Immer? Nee, mehrmals. Mehrmals sogar? Und ja. Sagt die dann irgendwas dazu? Nein, gar nichts. Die quatscht mir nur ein und dann setzt sie sich wieder hin. Und du? Schweigst? Und ja. Bleibst stehen oder? Ich, entweder sitze ich dann einfach nur ruhig und sag gar nichts mehr oder. Also einmal hat sie es schon mal geschafft, da ich am Heulen war und. Und wie hat sie dann reagiert, als du geheult hast? Gar nicht, ist nach unten gegangen. Ihr seid 2 Monate erst zusammen, sagst du. Ja. Wann fing das an? Seit dritte Woche fing das an. Dritte Woche, also kann man sagen, nach einem Monat schon. Ja, so ungefähr. Und ja? Freunde, ich habe auch schon mit meinen Freunden darüber geredet und die haben auch gesagt, soll am besten Schluss machen, weil das habe ich nicht verdient. Und sowas ist eigentlich Kindergarten, so macht man nicht in einer Beziehung. So Sven, jetzt muss ich mal was sagen. Ich glaube, dass du gute Freunde hast und die den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Mit einer Ausnahme, das ist nicht Kindergarten, sondern das ist unter aller Sau, was deine Freundin da macht. Mhm. So behandelt man niemanden, den man angeblich liebt. Und Respekt vor dir, dass du nicht zurückschlägst oder dich irgendwie da auch gewalttätig dann zur Wehr setzt. Ja, ich habe es jetzt noch nie ein Mädchen geschlagen. Ja, das ist auch genau richtig so. Aber genauso darf auch kein Mädchen einen Jungen schlagen. Das ist genauso unterirdisch, wie es umgekehrt ist. Ja. Es macht mich fast schon richtig wütend, wenn ich das so höre, was du gerade erzählt hast, dass die das macht. Du scheinst ja ein netter und gutmütiger Kerl zu sein. Ja. Und so geht man nicht mit einem Menschen um, den man schätzt und respektiert. Ich finde, das ist wirklich, dieses Mädchen hast du nicht verdient. Ja, das sagen so viele. Dieses Mädchen verhält sich unter aller Sau. Ich sag's dir so ganz dramatisch und drastisch, weil ich es auch so empfinde. Und das darf man nicht dulden, das darfst du nicht mitmachen. Ja, nur ich will sie ja nicht verlieren, das ist das Problem, weil ich hänge zu sehr an sie. Was ist denn schön mit ihr? Ja, also am Anfang, da war die Zeit eigentlich, wir haben sehr viel miteinander gebracht. Meine Mutter habe ich sogar schon wütend gemacht, weil ich die meiste Zeit nur bei ihr bin. Und die Zeit mit ihr einfach zusammen am Anfang war einfach nur wunderschön und so. Und gut, am Anfang reden wir vielleicht von den Wochen, wo sie dich nicht geschlagen hat. Ja. So, was ist jetzt schön? Reden wir nicht von Anfang, das ist Vergangenheit, das ist Schnee von gestern. Was ist jetzt schön? Ist eigentlich gar nichts mehr schön. Ist gar nichts mehr schön? Nee, weil sie fängt an zu schlagen und dann nächsten Tag sagt sie, oh, es tut mir leid und ja, das tut mir leid, kann sie sich sonst wo hinstecken. Ach, das sagt sie dann schon nochmal am nächsten Tag, tut mir leid. Ja, aber erst am nächsten Tag. Mhm. Aber guck mal, wenn du sagst, da ist gar nichts mehr schön, habt ihr auch keinen Sex mehr miteinander? Nein. Hattet ihr mal Sex? Nein, noch gar nicht. Ach, noch gar nicht? Ja, ich hatte auch noch nicht mein erstes Mal, davor habe ich ein bisschen Schiss deswegen. Küsst ihr euch? Ja, das ja. Mhm. Aber du hast gerade zu mir gesagt, jetzt ist eigentlich gar nichts mehr schön. Naja. So, und was ist denn dann noch liebenswert an dem Mädchen? Das ist eigentlich immer so, wenn sie mal nicht schlägt, eigentlich für mich da ist. Ja, aber das kannst du doch nicht wegdenken. Nee, das nicht. Ich sag mal so, ich bin im Moment durch eine sehr schwierige Zeit durchgegangen, weil unser Hund ist gestorben, also musste eingeschläfert werden. Mhm. Und im Moment habe ich das noch nicht so richtig erkraftet und naja. Verstehe. Das war mit dem hast du eine enge Verbindung mit dem Hund? Ja, auf jeden Fall. Den hatten wir seit ich 2 war. Ach so, gut, dann ist das natürlich sehr traurig, wenn du ihn dann verlierst. Ja. Dennoch, weißt du, wenn es auch noch irgendwie was Schönes gäbe, finde ich, wird dieses alles kaputt gemacht durch ihr Verhalten. Ja. Alles Schöne wird in den Schatten gestellt von diesem niederträchtigen Verhalten. Ja. Was immer dieses Mädchen auch reitet, ist mir jetzt erstmal im Moment egal, jetzt reden wir beide ja miteinander, die behandelt dich schlecht und die tut dir nicht gut. Deswegen würde ich dir jetzt auch wirklich ganz eindeutig und mit aller Überzeugung sagen, weg, raus aus der Beziehung. Such dir ein Mädchen, die dir gut tut. Die tut dir nicht gut. Ja. Ich könnte mir vorstellen, jedes Mal, wenn du dich mit der triffst, hast du Angst, dass wieder was passiert. Ja, so ungefähr. Ich weiß ja nicht, wenn sie es weitermacht, dass sie nicht nachher irgendeinen Gegenstand irgendwo nachher noch zuhaut. Könnte auch passieren. Ist die denn eigentlich dir sogar körperlich überlegen oder bist du größer? Nein, ich bin größer und stärker. Gut, aber dennoch könnte sie natürlich einen Gegenstand nehmen und dir einen Kopf werfen. Ja. Weiß deine Mutter, deine Eltern das? Ja, meine Mama weiß das. Die weiß das? Ja. Und was sagt die? Meine Mama hat auch immer gesagt, lass es sein. Mhm. Aber, naja, erste richtige große Liebe gefunden und dann... Sven, ich sag dir nochmal, das ist keine große Liebe. Das bildest du dir ein. Du träumst dir da irgendwas zurecht. Wenn dieses Mädchen dich wirklich, wenn das eine große Liebe wäre, zur großen Liebe gehören immer zwei Leute. Und wenn das für dieses Mädchen eine große Liebe wäre, du lieber Himmel, dann schlägt die doch nicht den Mann, den sie liebt, den Jungen, den sie liebt. Was für eine Demütigung das ist für dich auch. Was für eine Verletzung. Ja. Lass es dir nicht bieten. Geh raus aus der Beziehung. Ja. Wenn die das jetzt so lange schon gemacht hat und so früh damit angefangen hat, dann ist irgendwas mit der, irgendwas, ich weiß nicht, was mit dem Mädchen ist, aber es ist kein gutes Mädchen für dich. Mhm. Also, ich stimme dem zu, was deine Freunde sagen, was deine Mutter sagt. Führst dir vor Augen, du hast eigentlich den wichtigsten Satz vorhin gesagt. Es ist eigentlich nichts mehr schön im Moment. Mhm. Und ich habe Angst davor, die zu treffen, weil ich dann vielleicht wieder eine geklebt bekomme. Ja, ich fahre ja morgen wieder nach ihr. Ja. Also, überleg dir, was du machst und wie du es machst, wie du Schluss machst. Nicht, weil meinst du, ich soll sie darauf mal ansprechen? Auf das Schlagen? Mhm. Warum sie das immer macht? Ja. Ob das ein Grund ist bei ihr, dass sie mich schreit? Das hast du noch nie gemacht bisher. Du hast nie gefragt, warum sie das macht. Gar nicht. Mhm. Ja, ich bin ein bisschen ohne Hoffnung, dass das viel bringt. Dann kriegst du wahrscheinlich noch eine drauf. Kannst es ja nochmal machen, aber ich sag dir, ich sehe da keine Zukunft. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Und vielleicht ist es, du kannst auch überlegen, wie du Schluss machst, ob du es ihr persönlich sagst oder ob du es am Telefon sagst. Ja, am Telefon ist feige. Ja. Wenn dann persönlich. Ja, okay. Also viel Mut muss schon sein. Okay. Gebongt. Raus aus der Beziehung. Mhm. Aber nicht, wenn du sagst, ich will Schluss machen, dass du dann besonders eine um die Ohren kriegst. Ja. Ja. Okay, Sven. Also meine Meinung ist völlig klar. Das darfst du nicht mit dir machen lassen. Ganz eindeutig. Ja. Ja? Also das wolltest auch meine Meinung, meine Einschätzung wissen. Ja. Und weil ich nochmal fragen wollte, darf ich dich mal meine Mutter grüßen? Was? Deine Mutter grüßen? Ja. Ja, okay, komm. Sag. Hallo? Nun, sollte er grüßen, ist er weg. Na, egal. Also, 1.24 Uhr haben wir. Und wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, freie Themennacht heute, dann meldet euch, so wie das die Annette auch gemacht hat. Und Annette ist 65. Hallo, Annette. Hallo, Jürgen. Annette, um was geht's denn bei dir? Wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, dann liegt es am Morphiumpflaster. Ich habe seit 15 Jahren eine chronische Lyme-Borreliose. Diese Krankheit ist leider Gottes nicht heilbar weltweit. Ach, das ist ausgelöst durch einen Zeckenbiss. Ja. Wann ist die Zecke, wann hat die... Wann 96. Hat die, 96. 1996. Da sprach noch niemand über Zecken. Ich hatte am nächsten Morgen einen riesengroßen roten Fleck am Oberarm, mhm, und wir flogen in Urlaub und ich habe das erste, das ist das Einzige, was man machen kann, Antibiotikum bekommen nach 6 Wochen. Mhm. Und das war zu niedrig und zu spät. Hat man denn nach 6 Wochen schon diagnostiziert, um was es sich handelt? Ja. Da schon? Ja. Aber das war dann zu spät. Man muss dann, in dem Fall muss man sofort, das sofort nehmen. Renn um dein Leben. Mhm. Jetzt sind so viele Jahre vergangen. Wie hat sich dieser Biss jetzt als Krankheit bei dir gezeigt? Wie? Es ist soweit, dass laut Spezialisten von der Deutschen Borreliose-Gesellschaft der Rollstuhl auf mich zukommt und nicht vermeidbar ist. Mhm. Noch geht es mit dem Rollator, aber es wird nicht mehr lange sein. Die Füße brennen wie Feuer. Es ist eine Polyneuropathie. Das heißt, die Nerven leiten von den Füßen nicht mehr ins Gehirn. Du kannst nur laufen, wenn du auf die Füße schaust. Ach so. Dann habe ich es mit Schlangengift versucht. Es gibt Spezialisten, die Schlangengift spritzen. Hm? Hat leider nichts genützt. Dann habe ich eine hyperbare Sauerstofftherapie gemacht. Hm? Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Nein, erklär's uns. In einem Simulator tauchst du auf 15 Meter Tiefe und im Wasser. Kriegst eine Sauerstoffmaske und atmest mit Unterbrechung 100% Sauerstoff. Mhm. Warum muss man da so tief ins Wasser für gehen? Das soll die kleinen Herzchen abtöten. Mhm. Dann gibt es ein spezielles Medikament, das heißt Rocephin. Mhm. Das ist auch ein Antibiotikum. Mhm. Und da habe ich 56 Infusionen bekommen. Das sind jedes Mal nicht 0,5 BB wie bei einer Mandelentzündung, sondern 2 Gramm mhm täglich, auch mhm übers Wochenende. Mit ein paar Wochen Unterbrechung dann immer. Das heißt, du hast eine riesen Sache schon gemacht an Maßnahmen. Soll ich weiter erzählen, oder? Achso, ja, ich hab's sehr schön. Oh, wir sind noch nicht fertig. Ah, ja, ja. Danach gingen die Venen kaputt. Man konnte nicht mehr diese Infusionen anlegen. Hm. Ich kriegte eine Blutvergiftung und hatte den Arm so schnell Gips, wie ich gar nicht gucken konnte. Dann habe ich es mit TCM versucht, also traditionelle chinesische Medizin, hm, mit Akupunktur. Hm. Hat auch nichts gebracht. Schlimm ist, dass mir immer schlecht ist und schwindelig ist. Ja, kann man eigentlich, ich unterbreche mal eben, Annette, um das noch genauer zu verstehen, kann man sagen, dass diese Erkrankung die Nerven zersetzt? Die macht die Nerven kaputt. Die macht die Nerven kaputt. Mhm. Ich finde es so anschaulich, was du gerade gesagt hast. Man kann nur gehen, noch wenn man auf die Füße guckt. Ja. Es gibt keine Nervenverbindung mehr so. Es gibt keine Nervenverbindung vom Fuß zum Gehirn. Und du hast gerade gesagt am Anfang, ich spreche so ein bisschen komisch, weil ich ein Morphiumpflaster trage. Ja, es sind unerträgliche Schmerzen. Wo hast du das Morphiumpflaster? Das kannst du hinkleben, wo du gerne möchtest. Ach so, das ist dann egal. Das ist völlig gleichgültig. Und warum schlägt sich das dann auf das Sprechen nieder? Ja, das Morphium macht so ein bisschen die Zunge schwer. Ach so, verstehe. Ah, ja. Wobei das Schlimmste, was war, also ich war in 9 Krankenhäusern, mhm, bei 11 Neurologen und der letzte, das war jetzt im Frühling, über Ostern, hat mir gesagt, es geht jetzt ins Gehirn. Was bedeutet das, wenn es ins Gehirn geht? Ich kann zum Beispiel nicht mehr lesen. Ich habe Bücher gefressen, mhm, und lesen es nicht mehr. Merkst du auch, dass du dich nicht mehr so konzentrieren kannst? Ich weiß manchmal abends nicht, was ich mir das gegessen habe. Mhm. Bist du noch da? Ja, es knackt ja gerade so komisch. Ja, ja. Jetzt. Dann muss ich mich fürchterlich konzentrieren. Es fing eigentlich an mit, da wollten sie mir eine neue Hüfte einsetzen. Ich habe nichts an der Hüfte. Nach 3 Wochen ist es von jetzt auf gleich vorbei. Ich hatte Wasser in den Beinen und in den Füßen, wie Sauerkrautstampfer. Mhm. und war dafür auch in der Klinik. Die haben auch nichts machen können. Und es ist von jetzt auf gleich vorbei. Wie, was heißt das? Es ist von jetzt auf gleich vorbei? Die Füße wieder normal. Also das Symptom dann tritt auf und dann ist es wieder weg? Ja, dann suchen die Jungs sich eine andere Stelle. Das ganz schlimm ist eine Gürtelrose im Auge. Das gab's auch schon? Ja, so 5-6 Mal. Die tut abartig weh. Ganz, ganz schlimm. Also es wird quasi der ganze Körper zerstört. Ja. Du hast diesen Leidensweg von 1996, das muss man sich ja vorstellen. Ja, und richtig diagnostiziert wurde es 2002 bei einem Professor, der sehr bekannt ist in der Uniklinik. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du nach 6 Wochen schon Antibiotika bekommen hast und die wussten, was passiert ist. Ja, der Hautarzt hat das diagnostiziert, aber danach die ganzen Beschwerden, so, Rücken, die so, wollten meine Wirbelsäule versteifen, bin ich noch zu dem Krankenhaus gegangen. Und nachdem mein Gynäkologe sagte, um Himmels Willen, zweite Meinung, bevor man sowas macht, da hat er sich totgelacht, hat neue Aufnahmen gemacht, die sind längst versteift. Da brauchen sie gar nichts mehr versteifen. Also, falle ich öfter mal in Ohnmacht. Einfach, ich will mich noch festhalten. Mhm. Geht aber nicht mehr. Lebst du alleine? Ja, mein Lebensgefährte kommt abends, aber der ist tagsüber ja nicht da. Ne? Also tagsüber bist du schon mit dir alleine und ja. Gestellt. Und dann habe ich dann liegst du auf dem Fußboden, dann hatte ich einen Schädelbruch und Schädelhirntrauma und du kommst aber nicht wieder hoch. Das sag mal, keine Chance, dich hoch aufs Bett zu. Das ist jetzt so dramatisch, was du uns erzählst. Und du erzählst uns wahrscheinlich gerade nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was du das ausgehalten hast. Das gibt bestimmt noch viel mehr, was mir jetzt im Moment nicht einfällt. Wie hält man denn das seelisch aus, über so einen langen Zeitraum so zu leiden? Ich kriege Antidepressivum. Ja. Sonst hätte ich schon Schluss gemacht. Denn das ist kein Leben mehr. Ich würde fast, das kann ich verstehen. Es kommt vor, dass ich 3 Monate nicht vor die Tür komme. Nicht mal bis zum Briefkasten erschaffe. Kannst du denn so die normalen Sachen zur Toilette gehen, waschen und so? Geht das, das noch? Geht. Das geht noch. Das geht, das kriege ich hin, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, der Neurologe hat vorausgesagt, das geht jetzt ins Gehirn. Oh, ich merke es. Das muss dir doch auch zusätzlich irre Angst machen, oder? Es macht mir Angst. Es macht mir wahnsinnige Angst, weil ich konnte mal ganz gut denken. Es gibt für diese Erkrankung keine Heilung? Nein. Im schlimmsten Fall, wie endet diese Erkrankung? Och, das kommt drauf an, wo es gerade hingeht. Wenn es zum Beispiel aufs Herz geht, dann geht es ziemlich schnell. Also es kann auch aufs Herz schlagen? Ja. Oder auf die Lunge oder auf einen anderen? Ja, auf Nieren, auf Leber, aber das ist es bei mir nicht. Weißt du, 3 Monate im Schlafzimmer auf dem Bett zu sitzen, weil du dich nirgendwo anders hinsetzen kannst und nicht vor die Tür zu gehen. Die sozialen Kontakte brechen total ab. Hast du Kinder? Ja, aber im Ausland. Im Ausland? Im Ausland. Das heißt, wer sind deine nächsten Menschen? Dein Lebenspartner hast du gerade genannt? Ja. Und wen gibt's noch? Niemand mehr. Niemand mehr? Nee. Alle meine Freunde, die ich früher hatte, jedes Wochenende Besuch, 10 Leute zum Essen, nichts mehr. Es ist nichts davon geblieben. Die wollen. Liegt aber auch an mir, weil ich teilweise das Telefon nicht abhebe, weil mir das so anstrengend ist. Wie geht denn dein Lebensgefährte mit dieser für ihn auch sehr schweren Belastung um? Lustig-freundlich. Lustig-freundlich. Er versucht es ein bisschen ins Lustige zu ziehen, damit ich nicht noch mehr runtersacke. Bist du ihm dankbar? Ja, das bin ich. Dass er da ist und dass er dich unterstützt? Ja, ich kann ja nicht einkaufen. Hast du Angst, dass du ein Pflegefall wirst? Ja. Ja, habe ich. Natürlich, hätte jeder an deiner Stelle. Ja, klar, so wird es voll enden. Aber wenn der schon sagt, er schlägt aufs Gehirn, weiß man ja auch nicht, wie das aufs Gehirn schlägt, was das dann bedeutet für dich. Ja, ich meine, wenn du dich abends nicht mehr erinnerst, was du mittags gegessen hast, ne? Dann ist das schon etwas merkwürdig. Kannst du dich eigentlich, wir blättern nochmal zurück auf 1996, an die Situation erinnern, wo du vermutest, da hat mich das Ding gebissen? Ich habe sie nicht gesehen. Wo war das drauf? Wo war das? Im Garten? Im Garten. Er hat einen Teich sauber gemacht, rundherum fahren weg und immer so in die Schubkarre. Ne? Mhm. Es war ein wunderschöner Tag, keine Ärmel an. Und ich habe die Zecke nicht gesehen. Ich habe erst morgens diesen roten Flecken gesehen. Und du hast wirklich recht. In der Zeit, 96, hat man noch nicht über Zecken groß gesprochen. Das war kaum einer über Zecken. Heute ja. Heute wird immer wieder darauf hingewiesen im Sommer. Ich sag auch meinen Kindern, meine Enkelkinder, die Kleinen, wenn sie in den Wald gehen oder sowas, lange Hose zubinden. Unbedingt. Das war nur 96 in Deutschland hast du dir das geholt? Ja. Und in welcher Gegend, in welchem Bundesland? In Essen. In Nordrhein-Westfalen 1996. Ja. Das ist ja auch, da hat ja nun wirklich niemand mit gerechnet. Nein. Heutzutage sagt man ja, dass die immer weiter nach oben wandern, die Zecken gegenüber früher. Die wandern nicht nach oben, die saßen im Schilf. Ja, nein, ich meine, dass die im Laufe der Jahrzehnte immer nördlicher nach oben gehen, nach Norddeutschland und so weiter. Und es wird ja heute auch mehr und mehr zum Thema im Radio. Ja, und genau. Es wird auch davor gewarnt, immer wieder. Denn die Neuroborreliose, wenn sie sofort ins Gehirn geht, und die kannst du im Nervenwasser feststellen, die ist heilbar. Ja, genau. Aber die Lyme-Borreliose, die ist nicht heilbar. Genau. Annette, das tut mir wahnsinnig leid, was du mir gerade erzählt hast. Das kann man sich ja als nach der letzten Geschichte mit Hannah, ne? Ja, natürlich. Ja, die natürlich. War so niedlich. Aber so ist das Leben. Es gibt alles nebeneinander. Und wir können uns das ja gar nicht vorstellen, was du für einen Leidensweg hinter dir hast. Das können wir nicht. Nein, der ist schlimm. Das glaube ich, ja. Und ich habe gedacht, ich kann ja mal versuchen anzurufen. Vielleicht gibt es Leute, die doch irgendwas gefunden haben. Zur Heilung. Also, du hast sehr gut gesprochen. Die Leute, die davon Ahnung haben oder jetzt eine Idee haben, die werden sich angesprochen fühlen. Guck, bitte. Wenn du mal ganz viel Zeit hast, guck mal ins Internet unter Lyme-Borreliose. Ja. Da wird das schlecht. Ja. Ich guck's mir nicht mehr an. Ja, das glaube ich. Aber dein Hinweis, dein Aufruf nehme ich gerne auf. Wenn irgendjemand jetzt doch noch eine Idee hat, bitte meldet euch schnell bei uns und wir reichen es dann an die Annette weiter. Ja, das wäre schön. Ansonsten, Annette, was wünsche ich dir? Was kann ich dir wünschen? Einfach viel, viel, viel Kraft und dass es doch nicht aufs Gehirn schlägt. Das wünsche ich dir. Ja. Meine selbst zur Hochzeit deines Sohnes nur 2 Stunden ins Ausland fahren kannst und dann wieder zurück musst, weil du den Ball abends gar nicht aushältst, dann ist das schon traurig. Das glaube ich. Das glaube ich, das sehe ich auch so. Das macht dann schon traurig. Da wäre ich schon gern dabei gewesen, aber ich hätte es nicht geschafft. Lieber Annette, aber ich freue mich, dass du angerufen hast und dass wir uns so akustisch zumindest kennengelernt haben. Ich auch. Ich wünsche dir viel Kraft von ganzem Herzen. Und wenn sich jemand bei uns meldet, kannst du davon hundertprozentig ausgehen, dass wir uns schnell bei dir melden und das weiterreichen. Schön. Von Herzen alles, alles Liebe und alles Gute. Okay, danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Guten Abend noch. Tschüss, danke schön. Tschüss. So, mein Lieben, ich möchte euch auf unser Thema hinweisen. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Morgen ist ja Themennacht hier bei uns. Und morgen heißt das Thema wieder unter Menschen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die lange Zeit keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten oder zu vielen Menschen hatten. Also die beispielsweise im Knast gesessen haben oder die eine schwere Krankheit hatten und daher sehr isoliert leben mussten. Oder auch mit Menschen, die bewusst die Einsamkeit gesucht haben und sich dafür entschieden haben. Oder auch gerne mit Leuten, die sich verstecken mussten oder sich sogar vielleicht immer noch verstecken. Aber das Thema der Sendung heißt Wieder unter Menschen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dass ihr lange quasi ausgeschlossen wart von der Gemeinschaft oder von vielen Leuten, dann meldet euch. Und morgen ab 0 Uhr sind die Leitungen ja wie immer geschaltet unter der bekannten Telefonnummer oder mailt uns domian@wdr.de. Wieder unter Menschen, morgen unser Thema. Und ich bin gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Wir machen weiter mit Nathalie und die ist 22. Hallo Nathalie. Hallo. Nathalie, um was geht's bei dir? Also im Vergleich zu meiner Vorrednerin kommt mir mein Problem ziemlich banal vor. In dieser Sendung kann man immer über alles reden, da gibt's die krassen Themen und auch die weniger schlimmen. Jedes Thema ist hier willkommen. Erzähl mal. Also es geht um meinen Ex-Freund. Es ist Folgendes grob zusammengefasst. Ich habe ihn innerhalb von unserer Beziehung 3-mal betrogen mit jeweils unterschiedlichen Männern. Und jetzt, wo wir getrennt haben, mit 4 unterschiedlichen Männern. Und ich habe ihm nur die halbe Wahrheit erzählt. Also ich habe ihm letztendlich gesagt, dann noch in einer Aussprache, dass ich ihn betrogen hatte, aber nur einen erwähnt, wo ich eben nicht betrunken gewesen war. Und auch jetzt ihm wieder gesagt, dass es nur momentan nur einer war. Das aber war auch der eine, wo ich eben auch nicht betrunken gewesen war. Aber während der Beziehung mit 3 Männern? Ja. Ja. Und nach der Beziehung hattest du ja schon wieder 4 Männer? Genau. Reden wir über die Zeit während der Beziehung. Wie lange hat die Beziehung angehalten? 2 Jahre. Ja, und seit wann seid ihr jetzt getrennt? Seit 3 Monaten. Ja. Und das mit den Männern war jetzt im letzten einen Monat, ja. Nun kann man ja sagen, du hast zumindest ein bisschen gebeichtet, nun seid ihr sowieso getrennt, dann ist es jetzt auch egal. Was ist eigentlich der Grund deines Anrufes? Ja, es ist halt der Grund, dass wir wahrscheinlich wieder zusammenkommen möchten. Also ich habe halt lange darüber nachgedacht und irgendwie merke ich, dass ich ihn liebe und letztendlich, ich habe auch halt psychische Probleme und ich war mir dann halt so egal, jedenfalls jetzt nach der Beziehung, weil ich eben auch erfahren habe, dass er irgendeine Affäre hat, dass ich mich da halt so reingestürzt habe und mir selbst letztendlich damit geschadet habe und das auch vor einer Woche so erkannt habe und das auch nicht mehr machen will. Also ich habe auch kein Bedürfnis mehr danach. Letztendlich habe ich nur versucht, was zu beweisen. Genau, also diese 4 Männer, die du jetzt nach der Beziehung hattest, das war gar nicht mal so eine Herzensangelegenheit von dir? Nein, gar nicht. Ja. Will er denn auch wieder zurück? Ja. Ja. Du sagst, du hast psychische Probleme, so generell oder jetzt wegen der Trennung? Nein, so generell. Was ist los? Ich habe halt eine Essstörung und damit verbundene Depression und irgendwie Verdachtsdiagnose auf Borderline. Jedenfalls kann ich mich nicht besonders gut leiden. Und wenn ich dann so allein gelassen werde und eben dann niemand da war, der mir gesagt hat, oh, du bist so schön, du bist so toll, dann habe ich mir eben versucht, das über Sex irgendwie zu holen. Verstehe. Was natürlich totaler Humbug ist. Klar. Und mir mehr geschadet hat halt. In welcher Stimmung ist er jetzt so? Also er hatte ja auch so eine Affäre gehabt. Er hat es mir so erklärt, dass sie viel von ihm erwartet hat und halt eine Beziehung unbedingt wollte. Er aber nicht bereit dazu war und sich aber letztendlich doch hat rumkriegen lassen, halt mit ihr zu schlafen. Aber dass das auch nicht so besonders war und er mich halt auch immer noch liebt. Meinst du denn, dass er, wenn du jetzt so richtig klar sagen würdest, komm zurück zu mir, lass uns das uns nochmal versuchen, würde er kommen? Ja. wir haben gerade so ausgemacht, wir brauchen beide noch Zeit, er muss mit seinen Dingen klarkommen und nachdenken, aber so, er hat mir schon ganz klar gesagt, dass er mich noch liebt und... Weißt du, Nathalie, also ich fände es eine gute Grundlage, wenn ihr wieder zusammenkommen solltet, dass du ihm dann wirklich radikal alles sagst. Die 4 Männer jetzt nach der Beziehung finde ich gar nicht schlimm. Das darf ihn nicht besonders verletzen, weil ihr wart ja nun nicht mal mehr zusammen. Und das finde ich, kann man erstmal ausklammern. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die andere Sache, du hast 2 verschwiegen, dass dir das immer noch nachgehen würde und dir ein schlechtes Gewissen machen wird. Wenn du aber dann einmal mal reinen Tisch gemacht hast, finde ich das einen guten Start in eine neue Beziehung. Ja, nur weiß ich, dass ihm das halt, er ist in so einer ukrainischen Familie aufgewachsen und er hat da so seinen Stolz und alles und schon das, dass ich ihm sozusagen ein Drittel gebeichtet habe, hat ihm sehr zugesetzt und also ich bin mir zu 90% sicher, dass er dann sagt nein. Warum bist du eigentlich damals 3-mal fremdgegangen? Also es war irgendwie einmal, wo ich mich von ihm trennen wollte, wo es irgendwie nicht so gut lief. Also es war halt, es gab viele Probleme und irgendwo dachte ich mir, jetzt ist sowieso alles egal. Und dann war es halt in Folge von Alkohol auf Mallorca, so ganz klassisch. Ja, und die anderen beiden? Ja, der eine war eben, wo ich mir gedacht habe, ich werde mich bald von ihm trennen. Also ich wollte mich den Tag darauf trennen und dann irgendwie wurde alles wieder besser, wie es oft so ist. Und wir haben uns irgendwie ausgesprochen und dann wollte ich doch nicht weg von ihm. Und das war eigentlich das, was mir am meisten zugesetzt hat. Und das habe ich ihm auch dann erzählt. Jetzt habe ich aber noch S2. Und was, was der dritte, was war das für ein Fall? Oh Gott. Ich weiß es gerade nicht mehr. Du weißt es nicht mehr? Ne, hör mal. Das glaube ich dir nicht. Man weiß doch, wenn man fremdgegangen ist, warum und wer das war. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin gerade so aufgeregt, es ist einfach nur gerade entfallen. Das ist nicht so, dass ich das... Natalie, wenn du aufgeregt bist, ich will dich gar nicht bedrängen. Das müssen wir gar nicht weiter aufteilen. Es geht jetzt darum, dass wir in die Zukunft gucken. Wie geht's weiter? Ja, ja. Du sagst, also wenn du ihm jetzt die reine Wahrheit sagen würdest, hast du totale Angst, dass er dann komplett abblockt? Ja. Also... Man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Du hast ja nun schon einmal gestanden. Ja. Wenn du damit leben kannst, dann hülle den Mantel des Schweigens über die anderen beiden Fälle und geh in die neue Beziehung mit dem festen Vorsatz, dann aber immer ganz ehrlich zu sein. Ja. Das finde ich auch völlig okay. Also, das finde ich schon okay. Das kann man schon machen. Und du denkst, ich bin seiner würdig. Ach, Nathalie, du fragst mich aber jetzt eine Sache. Ja, du hast doch nichts dramatisch Schlimmes gemacht. Du hast doch keinen Menschen umgebracht oder irgendwas. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, du machst dir ein bisschen sehr viel Kopf über dich, ne? Das liegt aber auch wahrscheinlich an deiner Depression und der Magersucht. Bist du denn in einer Behandlung? Essstörung, keine Magersucht. Na gut, egal. Ich bin in Behandlung, aber es läuft gerade erst so an. Also ich war in der Klinik und jetzt habe ich halt einen neuen Therapeuten und das ist noch nicht wirklich so. Das muss ich erst noch einfinden, alles. Genau, ja. Also, was so diese Liebesgeschichte anbelangt, habe ich dir jetzt meine Meinung gesagt. Ja. Ich möchte aber auch noch gerne, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, mit der Sabine, die jetzt zugehört hat. Okay. Die kann dir vielleicht auch in den anderen Bereichen auch vielleicht ein paar gute Hinweise und Tipps geben. Okay. Ja? Liebe Nathalie, dann wünsche ich alles Gute, viel Glück und du legst auf und wirst gleich zurückgerufen. Ja. Tschüss. Mach weiter so, ne? Dankeschön, sehr gerne. Tschüss. Und hier ist der Jens, 51. Guten Morgen, Jens. Moin. Morgen, Jens. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe eine Beziehung und da ist der Altersunterschied 31 Jahre. Und nach oben oder nach unten? Nein, also ich bin 31 Jahre älter. Du bist 31 Jahre älter. Und die Beziehung ist ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Eine Frau, ja. Und mir geht's im Prinzip darum, Menschen auch, oder mich ärgert das, sag ich mal so, manchmal, dass man sagt... Halt 31, Entschuldigung, ich habe gerade falsch gerechnet, 31, das heißt, die ist 20. Richtig. Ich hatte gerade, die ist 30. Nein. Okay, die junge Frau ist 20 Jahre alt, die du jetzt hast. Genau. Mit 51. Ja. Wie lange schon? Wir sind 3 Jahre zusammen. 3 Jahre schon? Da war die mal gerade 17. 17,5 war sie. Ja. Okay. Gut, ich habe mir natürlich auch meine Gedanken drüber gemacht, auch rein rechtlich und habe mir da auch Informationen vom Rechtsanwalt geholt. Na, rechtlich war es ja im grünen Bereich damals. Ja, da war es im grünen Bereich, genau. Ja. Und was mich so ein bisschen ärgert, das ist die öffentliche Meinung, sag ich mal, heißt ja immer bei so einem Altersunterschied, ja, wenn ich an die Prominenten denke, die haben Geld und deshalb... Deshalb haben die mal so eine junge Frau oder bekommen so eine junge Frau. Hast du auch viel Geld? Nee, ich habe nicht viel Geld. Siehst du toll aus? Nein, also ich würde sagen nein. Normal? Na, ich sehe normal aus. Normal, ja. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt überhaupt? Du warst wahrscheinlich in einem ganz anderen Lebensumfeld als sie. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wo? Also ich hatte eine Freundin, die auch eine Tochter hatte. Und die Tochter hatte eine Freundin und das ist nämlich die, mit der ich jetzt zusammen bin. Ach so. Und das ist damals auseinandergegangen und ich mochte dieses Mädchen damals, war mir sehr sympathisch und ich mochte sie einfach so, aber ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben. Mhm. Und als es dann meine Beziehung auseinanderging, habe ich dann auch nur gedacht, schade eigentlich, dass ich dieses Mädchen nicht, dass man da keinen Kontakt hat. Wer ist denn da an wen rangegangen? Also ich habe über ICQ habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen, eben so. Also die Initiative ging von dir dann aus? Ja, genau. Ist einem denn da nicht mulmig, als so viel älterer Mann an so ein junges Mädchen ranzugehen? Also ich hatte nicht vor, mit ihr zusammenzukommen, als das so weit war. Mhm. Das war jetzt nicht meine Intention, sondern einfach so Kontakt zu halten. Unter uns beiden Betschwestern ist schon klar, wo der Hase hinlaufen sollte, ne? So Kontakt halten. Wenn du scharf auf die warst, dann ist mir doch klar. Ich war nicht scharf. Ich war zu der Zeit nicht scharf auf sie. Aber sie hat dir gefallen. Ich fand es einfach nur rein menschlich, fand ich es einfach nur schade. Mhm. Wie haben denn damals dann die Eltern darauf reagiert, als es dann zur Sache ging? Als wir zusammengekommen sind, haben die Eltern das erst ein Jahr später erfahren. Mhm. Da war sie dann schon 18,5. Ja. Und heute, wie ist das Verhältnis heute zu den Eltern? Zu den Schwiegereltern, in Anführungszeichen? Da gibt es kein Verhältnis. Also, warum? Die lehnen mich total ab. Ich habe sie auch mal angeschrieben, ich habe ihnen einen Brief geschrieben und habe ihnen versucht zu erklären, ist passiert und wir lieben uns und ich will nichts Schlechtes und dass ich sie auch verstehen könne, logischerweise. Mhm. Ich habe selbst ein Kind, ne? Wie alt ist dein Kind? Das ist 24. Also älter als deine Freundin. Richtig. Dein Kind, was ist das, ein Mädchen, Junge? Das ist ein Junge. Junge. Was sagt der denn dazu? Ja, der hat es auch abgelehnt. Bis heute? Und, ja, letztendlich ja. Also die beiden haben sich auch noch nicht kennengelernt. Wie, nach 3 Jahren nicht kennengelernt? Nein, er hat es verweigert. Was sagt denn sonst so dein Umfeld? Du hast doch wahrscheinlich auch einen Freundeskreis in deinem Alter. Was sagen die denn? Es ist unterschiedlich. Einige sagen dann gleich von vornherein, vergiss das doch. Oder am Anfang kam sowas wie, du bist auch krank und das kann er sowieso nie hinhauen. Und habe ich gesagt, wo die Liebe hinfällt, ist jetzt so passiert. Gibt es einen in deinem Umfeld, der sagt, ach cool. Ja, meine Mutter. Deine Mutter? Meine Mutter. Ach, das ist verrückt. Als sie das erfahren hat, hat sie gesagt, das musst du ja wissen. Und der Vater? Ne? Der ist verstorben. Ach so. Mhm. Und wiederum jetzt ihre Freunde. Sie hat ganz junge Freunde wahrscheinlich, ist in einem ganz anderen Umfeld als du. Was sagen die denn, wenn sie einen so alten Mann an ihrer Seite hat? Meine ich jetzt nicht despektierlich, aber im Gegensatz zu ihr bist du ja viel, viel... Ja, klar. Die haben es akzeptiert. Die haben also nicht negativ drüber gesprochen. Die waren eher neugierig. Aber ihr könnt doch nie irgendwie zusammen irgendwo auftauchen. Da müsstest du dir doch irgendwie blöd vorkommen, oder? Wenn du mit der in die Disco gehst zum Beispiel. Nee. Komm ich mir nicht blöde vor. Nee? Nee. Also wir sind des Öfteren auch schon unterwegs gewesen. Klar, gucken die Leute und ich erlebe auch immer wieder, dass sie uns auch ansprechen auf Umwegen. Mhm. Und ja. Aber was mich da so bremsen würde, wäre, dass man mit 20 hat man ein ganz anderes Lebensumfeld, ganz andere Interessen. Man macht auch ganz andere Sachen in der Regel als jemand mit Anfang 50. Also ich Wie denk, passt das zusammen? Sie ist ein bisschen Einzelkämpfer vielleicht. Ja. Hat nicht so viele Freunde, so einen engen Freundeskreis, sondern so sporadisch mal hin und wieder mal hierhin oder mal dahin. Aber jetzt nicht so eine feste Clique. Was macht ihr denn so in der Regel? Was macht ihr so, wenn ihr zusammen seid? Wir spielen Spiele, wir gehen in die Stadt oder gehen auf Straßenfeste. Oder, ja. Also, ja, harmlose Sachen. Eigentlich, ganz normale Sachen, wie alle anderen sie auch machen. Wir gehen mal in die Disco. Aber da muss ich nochmal fragen. Ehrlich? Da kommst du ja nicht ein bisschen komisch, oder? Wenn du ja nur mit den ganzen Kiddies zusammen rumstehst? Ich stehe nicht mit den Kiddies zusammen rum. Also das haben wir, diese Situation haben wir so eigentlich noch nicht gehabt. Wir haben uns mal getroffen dann mit einer Freundin von ihr oder so, dass wir zum Frühstücken waren. Ja. Ja, es ist natürlich, eine gewisse Distanz ist schon da. Die denken dann, dass sie kommt mit ihrem Papa dahin, ne? Wenn die anderen denken. Ja, würden die anderen vielleicht denken, ja. Hast du denn früher generell eher so auf junge Frauen geguckt und gestanden? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist, ein Ausrutscher jetzt so, ne? War der Grund deines Anrufs einfach mal so ein bisschen darüber zu erzählen? Ja, und eben auch, ich denke, es gibt eine ganze Menge Mehrpärchen, die diesen Altersunterschied haben. Und es ist eben halt nicht so, dass es immer so ist, dass man sagt, ja, nur weil die Leute Geld haben. Ja, ja, sondern, das glaube ich schon. Sondern es ist einfach zwischenmenschlich. Das gibt's. Ich hab seinerzeit, wie ich sagte, beim Rechtsanwalt ja auch angerufen, um zu wissen, so aus der rechtlichen Sache. Und da sagte der Rechtsanwalt zu mir dann, ja, die haben doch letzte Woche schon mal angerufen. Ach so. Ich dachte, nee. Also das war für mich auch ein Zeichen, es passiert öfter, ne? Ja. Das kommt öfter vor. Und ich denke einfach, ich möchte auch mitteilen, dass ich denke, das ist die Sache der Pärchen, des Pärchen selbst. Und das hat die anderen nicht, die anderen Menschen haben nicht das Recht, das zu verurteilen. Ja, das sehe ich natürlich genauso. Ja, und, ist ja aber häufig ganz anders. Natürlich, auch, ne? Ja, sicher. Ich bin da auch gebremst, muss ich sagen. Ich kann es mir für mich auch nicht so vorstellen. Aber wenn du das jetzt so schilderst und ihr beide dabei euch gut arrangiert habt und euer Ding ist und euer Leben, natürlich ist das okay. Das Blicke immer kommen von anderen Leuten, wenn man zusammen einkaufen geht und so und man dann nebenbei so kuschelt oder eben aneinander angelenkt ist, sich einen Kuss gibt, das komische Blicke kommt, klar. Lothar Matthäus macht uns das ja allen auch vor. Ja. Also Jens, das war ein Plädoyer für den großen Altersunterschied in der Liebe. Dann wünsche ich euch beiden weiterhin viel Glück und alles Gute. Ja, vielen Dank. Gerne. Tschüss Jens. Okay. Ciao. Tschüss. Und hier ist Sascha. Sascha ist 24. Hallo Sascha. Hallo. Sascha, über was reden wir? Wir reden über Gewichtsprobleme, würde ich sagen. Ich bin auf guten 2 Meter und, also ziemlich groß gewachsen, über 200 Kilo schwer. Wow. 2 Meter, 2x2 kann man sagen. 2 Meter, 200 Kilo. 2 Meter irgendwie sowas, ne? Ja. 2,5 oder sowas um den Dreh rum und über 200 Kilo. Und wie fühlst du dich dabei? Ich mich selber, wenn ich mich jetzt ganz alleine befrage, das heißt wirklich jeglichen Umwelteinfluss wegnehme, finde ich mich selber so okay. Auch allein auf dem Grund, dass ich von Kind auf nicht anders kenne. Also ich war schon immer übergewichtig, man hat sich nie darum gesorgt, was ich esse, wie ich esse, wann ich esse. Ja. Also war ich eigentlich schon immer, seitdem ich denken kann, so ein kleiner pubeliger Ding, der irgendwo rumgerollt ist, sage ich einfach mal, und kenne es nicht anders. Ich kann mich auch nicht dünn vorstellen im Spiegel. Wenn ich mich im Spiegel angucke, bin ich der breite, große Kerl mit viel Haare im Gesicht, großem Bart und langen Haaren und so weiter und so fort. Also ich kenn's gar nicht anders. Du willst gar nicht abnehmen. Würde ich so nicht sagen. Es geht ja immer darum, wie fühlt man sich und wie ist dann auch die körperliche Belastbarkeit. Ne? Wir Menschen sind nun mal nicht dafür ausgelegt, 200 Kilo zu wiegen. Ja, das ist das Problem, genau. Abgesehen von Knochen und abgesehen von aller Kosmetik, ist es eine Frage der Gesundheit, ne? Richtig, richtig. Und da kommt dann das ins Spiel, wo es bei mir einfach hapert, ne? Also ich merke das schon, zweite, dritte Etage hochlaufen ist ein Marathonlauf. Mein bester Freund wohnt in der 5. Etage, der kommt selber gerade so hoch, sage ich einfach mal. Ja. Wenn ich dann da bin, dann muss ich mit 10 Minuten Zeit einplanen mit einem Stopp zwischendurch einwerfen. 10 Minuten ist übertrieben, ne? Und das aber ist ja schon ein Warnhinweis, ne? Wo er die Treppe, sag ich mal, in 60 Sekunden hochgeht oder in 30 Sekunden, brauche ich halt das Doppelte oder Dreifache an Zeit, jetzt mal ohne Übertreibung. Also, Planung doch abnehmen. Planung eigentlich sehr gerne abnehmen, ja. Jetzt ist nur die große Angst. Jetzt, so wie ich mich gerade fühle, fühle ich mich persönlich okay mit meinem Gewicht. Ohne die Gesundheit, ohne diesen Gesundheitsaspekt. Wenn ich jetzt abnehme, habe ich einfach die große Angst, mich durch das Abnehmen hässlicher zu finden. Weil ich werde, müssen wir nicht belügen, ich werde ja massig Haut überschuss. Ich muss dich unterbrechen, wir müssen leider Schluss machen. Wir werden dich gleich wieder anrufen. Leg mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay, machen wir. Bis dann, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Intertechnik, Christoph Gellert. Morgen heißt unser Thema Wieder unter Menschen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen. Um 1 sind wir wieder hier. Bis dahin, gute Nacht. Tschüss.